gar nicht lesen? Ich habe schon zu. Ich bin Detective Sergeant Hopkins vom Polizeipräsidium in L.A. Kann ich Sie kurz sprechen? Sind Sie vom Nachrichtendienst? Nein, wieso? Die Polizei von L.A. sucht schon seit ewigen Zeiten einen Anlass, gegen mich vorzugehen. Meine Gedichte sind in feministischen Zeitschriften veröffentlicht. Ihr Department hält sie für subversiv. Und dieser Buchladen führt eine Reihe von Titeln, die dazu auffordern, Macho-Mentalität zu brechen und Männermythen zu zerstören. Die bibliophile Feministin. Ach, Sie können ja doch lesen. Wenn ich einen feministischen Buchladen unterwandern wollte, wäre ich bestimmt in Lumpen gekommen. Kann ich jetzt reinkommen? Don't want your love. Auf dem Mond, nach dem Kriminalroman von James Ellroy. Zweiter Teil. Und dieses Schwein hat 16 Frauen umgebracht? Mindestens. Am letzten Tatort habe ich ein blutbeflecktes Buch gefunden. Wut im Bauch. Ich bin sicher, dass sich der Killer für Poesie interessiert, vielleicht sogar speziell für feministische. Darum bin ich zu Ihnen gekommen. Wut im Bauch ist ein zorniges Buch. Eine Philippika gegen Gewalt gegenüber Frauen. Ich habe es seit Jahren nicht mehr auf Lager. Und wenn ich es da hatte, bezweifle ich, dass ich jemals ein Exemplar an einen Mann verkauft habe. Machen Sie auch Versandgeschäfte? Nein, für Buchversand habe ich kein Lager. Es tut mir leid. Aber hören Sie, ich habe eine Menge Bekannte im Buchhandel. Ich telefoniere mal rum. Ich will Ihnen in dieser Sache helfen. Danke, ich kann Hilfe gut brauchen. Würden Sie das bitte abstellen? Was? Den Lärm. Ach, meinen Sie die Musik? Ja, den Lärm. Sie sehen blass aus. Fühlen Sie sich nicht wohl? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich kann bloß lauten Krach nicht vertragen. Erzählen Sie mir was Nettes. Was? Ja, erzählen Sie mir von etwas, was Ihnen lieb ist. Ich wälze mich gerne in der Gosse, um zu sehen, wie ich der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen kann. Und danach gehe ich so schnell es geht dahin, wo es warm und gemütlich ist. Zu Frauen. Ja. Kriegen Sie das? Nein. Warum? In dieser Buchladen, Ihre Gedichte. Suchen Sie sich einen Grund aus? Sie sollten meine Tagebücher lesen, bevor Sie mich beurteilen. Werden Sie den Killer schnappen? Ja. Und Ihre Tagebücher würde ich gerne lesen. Wie weit gehen Sie zurück? Eine lange Zeit. Seit den Tagen am Marshall College. Was haben Sie denn? Nichts. Außer, dass wir dasselbe College besucht haben. Ich habe dich vollkommen falsch eingeschätzt, Kathleen. Ich hatte mir ausgemalt, du kommst von der Ostküste mit dickem irischem Geld im Hintergrund. Und nun stellt sich heraus, du bist eine Irin aus der Nachbarschaft. Lloyd Hopkins, Marshall Abschlussklasse 59, Polizist mit irisch-protestantischen Großeltern, trifft Kathleen McCarthy, ehemalige Silver Lake-Bewohnerin und Absolventin von Marshall. Jahrgang 64. Meine Güte. Erinnerst du dich noch an den alten Juk Navarian und seine Geschichten aus Armenien? Klar. Und an Frau Cuthbertson und ihren ausgestopften Hund? Ich kann es nicht glauben. Wo hast du denn gewohnt in Silver Lake? Ecke Tracy und Michael Torina. Und du? Griffith Park und St. Elmo. Als ich noch ein Kind war, haben wir auf der Michael Torina immer Hasenfuß gespielt. Denn sie wissen nicht, was sie tun, war gerade angelaufen. Wart ihr nicht ein bisschen grün für Autorennen? Wir haben es nachgehabt mit Seifenkisten. Oberhalb des Sunset sind wir gestartet, jeden Morgen um 2:30. Man musste den ganzen Hang runter, bis über die Ampel des Sunset. Morgens um 2:30? Um 2:30 gab es gerade genug Verkehr, um die Sache ein bisschen riskant zu machen. Jede Nacht bin ich runter, den ganzen Sommer 55 über. Ich habe nie gebremst, weder mit den Füßen noch mit der Handbremse. Ich habe die Mutprobe immer bestanden. Warum hast du damit aufgehört? 2 Jungen wurden getötet. Ein Packard hat sie zerquetscht. Meine Mutter bat mich, damit aufzuhören. Du wolltest weitermachen? Natürlich. Teenager-Romantik ist schwer tot zu kriegen. Schau dich doch mal um, Kathleen. Ja, natürlich. Siehst du, bist du romantisch? Ja. In allen möglichen Beziehungen. Kann ich dann morgen Abend wiederkommen? Ist das ein Annäherungsversuch? Absolut nicht. Wir werden etwas tun, was keiner von uns je getan hat. Und das schließt das Jahr aus. Um 7? Ich werde dich verlassen, Lloyd. Du bist die große Liebe in meinem Leben gewesen. Aber jetzt ist es vorbei. Ich komme nicht an dich heran. Und ich kann dein verletzendes Verhalten einfach nicht mehr ertragen. Ich kenne dich, Lloyd. Du bist unfähig, dich zu ändern. Du bist ein Mann, der nie zuhört. Es ist vorbei, Lloyd. Und ich werde es dir bald sagen. Bald. Liebes Tagebuch, heute habe ich einen Mann getroffen, den das Schicksal mir aus einem ganz bestimmten Grund geschickt hat. Er verkörpert ein Paradox und Möglichkeiten, auf die ich mich nicht einlassen darf. Physisch enorm stark und von durchdringendem Verstand. Und vor allem ein Mann, der zufrieden ist, ein Leben lang Polizist zu sein. Er will mich, ich bin mir sicher. Als wir uns trafen, bemerkte ich seinen Ehering. Später, als seine Zuneigung zu mir offensichtlich größer wurde, hat er ihn weggesteckt. Eine naive und doch liebenswerte Irreführung. Ich glaube, er hat das Ego und den Willen eines Raubtiers. Und ich fühle, er sieht in mir eine verwandte Seele. Eine Seele, die tief aufgewühlt, aber auch manipuliert werden kann. Bei diesem Mann muss ich auf meine Worte und auf meine Taten Acht geben. Um meine Entwicklung willen muss es ein Geben und Nehmen sein. Aber ich muss mein Innerstes von ihm freihalten. Mein Herz muss unberührt bleiben. Polizeirevier West Hollywood, Büro des Sheriffs. Kann ich Ihnen helfen? Detective Sergeant Hopkins vom Parker Center in L.A. Gibt es bei Ihnen einen Deputy Haynes, Polizeimarke 408? Der große Haynes, Sir, auch Whitey genannt. Er hat gerade Streifendienst. Gut, nehmen Sie über Funk Kontakt mit ihm auf. Sagen Sie ihm, er soll sich in einer Stunde mit mir in der Pizzeria-Ecke Fountain und La Cienega treffen. Mache ich, Sir. War's das? Das war's. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Wie lange sind Sie schon bei der Polizei, Haynes? 9 Jahre. Wie lange sind Sie schon Sheriff in West Hollywood? 8 Jahre. Sie wohnen auf der Larrabee? Das ist richtig. Das überrascht mich. West Hollywood ist doch ein Rattennest. Ein guter Polizist sollte in seinem Bezirk wohnen. Der Meinung bin ich allerdings auch. Wie werden Sie von Ihren Freunden genannt? Whitey? Aber warum wollen Sie mich... Eigentlich bin ich hier, weil ich Ihnen ein paar Fragen über eine Leiche stellen will, die Sie vor 5 Jahren gefunden haben. Eine Frau, die in der Westbahn wohnte. Erinnern Sie sich? Ja. Mein Partner und ich hatten einen Notruf von der Zentrale. Die alte Schachtel von nebenan hatte wegen der voll aufgedrehten Stereoanlage bei der Toten angerufen. Ein Jahr zuvor hatten Sie einen anderen Selbstmord in Ihrem eigenen Wohnhaus entdeckt, nicht wahr? Ja, hab ich. Ich war ganz benebelt von dem Gas. Man musste mich im Krankenhaus entgiften. Ich bekam eine Belobigung und mein Bild hängt auf der Ehrentafel des Reviers. Beide brachten sich an einem 10. Juni um. Ist das nicht ein merkwürdiger Zufall? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist alles, Haynes. Gut. Dann mache ich mich mal wieder auf Streifen. Ein ganz normaler Bulle, vollgestopft mit Dexedrin. Und doch, irgendwas stimmt nicht mit Whitey, sagt meine Nase. Ich will seine Bude sehen. Und du wirst dich irgendwann mal entscheiden müssen, Whitey. Entweder eine Klimaanlage oder einmal im Frühjahr ein Fenster öffnen. Im Herbst könntest du dann das Geschirr spülen. Und den Rest des Jahres auf der Kunstleder-Couch deine Sexmagazine studieren. Beachtliche Sammlung. Vom Boden bis zur Decke. Moment. Merkwürdige Unregelmäßigkeit. Da stimmt doch was nicht mit der Deckenleiste. Kleine Löcher. Überall kleine. Wie für ein Mikrofon. Ein Kabel. Direkt unter der Deckenleiste. Bist du ein Tierfreund, Whitey? In deiner Küche wohnen Kakerlaken und in deinem Wohnzimmer Wanzen. Dann wollen wir mal dem Kabel folgen. Ein Metallbehälter an der Hauswand angebracht. Ein Minirekorder. Muss jetzt warten, bis der unbekannte Lauscher seine Bänder holt und ihn dann... Ach, Quatsch. Bier ist im Kühlschrank, du kennst dich ja aus. Und nun sei ein braves Baby. Lass es. Keine Musik. Ich muss mit dir reden, Bert. Du musst mir abdrücken. Wie soll ich denn? Verdünn das Koks mit Benzedrin, geh mit dem Preis rauf. Besorg dir neue Kundschaft, was weiß ich. Du hast mir versprochen, du wirst deinen Anteil nicht erhöhen. Wir haben neue Leute. Wenn ich die nicht schmiere, dann kann ich deinen Arsch nicht retten. Kapierst du das? Ich geb dir doch schon 6 Scheine im Monat. Plus die Hälfte von den Drogen, plus die Hälfte von den Freiern. Du hast gesagt... Halt's Maul, Bert. Ohne mich bist du Dreck. In Boystown bist du die Eins. Und warum? Weil du mich hast. Ich sorge für das Dope und ich sorge für deinen Schutz. Und solange ich mit der Sitte kann, geht's dir gut. Und dazu brauche ich Kohle. Wenn ich den neuen Commander nicht schmiere, ende ich unten in Compton und muss Nigger jagen. Meine Ausgaben belaufen sich auf 2 Riesen im Monat. Deine steigen von heute an um 20%. Hast du das verstanden, Bert? Ja, ja, sicher, Whitey. Gut, dann gehen wir jetzt nach hinten. Whitey! Halt's Maul, ich will dich jetzt ficken. Ich will aber nicht, Whitey. Klar willst du, Bert. Das gehört mir zu deinem Schutz. Großartig. Nicht anfassen, Arty. Ich will das Baby noch abstauben lassen. Absolute Perfektion. Erzähl mir mehr. Das ist ein AFZ 999 von Watanabe. Um die $7,000. Gibt's nur in High-End-Läden. Wer kauft sowas? Musikfreaks, die ein Popfestival oder eine Oper am Stück aufnehmen wollen. Der Geheimdienst oder wir? Hat der Recorder eine Seriennummer? Ich habe keine gefunden. Der AFZ 999 kam Mitte der 70er auf den Markt. Ein einziges Modell, ohne Seriennummer, nur in Schwarz. Watanabes Firmenphilosophie, der AFZ 999 ist perfekt. Er lässt sich nicht verbessern, also ändern Sie ihn nie. Steht in eurer Einzelhändlerkartei? Sicher. 18 Händler. Druckst du mir die? Danke. Der Watanabe. Gestohlen. Wieso denn das? Das kann doch nicht. Ich brauch doch, verdammt nochmal, ich brauch doch meine Bänder. Wie soll ich denn sonst die Karzinome, die Melanome, die 1000 Millionen? Ich bin verloren. Verloren, verloren, verloren. Tersanio. Um Gottes Willen, was ist denn auch Tersanio? Ich muss zu ihr. Hast du was dagegen, wenn wir hier anhalten? Nein, ich mag diesen Ort. Ich bin immer mit meiner Kamarilla hierher gekommen. Wir haben hier Gedichte auf John F. Kennedy gelesen, an dem Abend, an dem er erschossen wurde. Mit deiner Kamarilla? Ja, mit meinem Hofstaat. Ich hatte eine kleine Gruppe Untergebener auf der High School. Mitch Curtis, Charlotte Rayleigh, Laurel Jensen und Mary Kunz. Wir waren alle Dichter und trugen bunt karierte Hemden und Kaschmirpullover. Wir hatten nie Verabredungen, weil es an der John Marshall High School keinen einzigen Jungen gab, der unser würdig gewesen wäre. Wir verabredeten uns nicht und wir knutschten nicht herum. Wir wollten uns für den Richtigen aufheben. Wir hatten eine Gefolgschaft von ebenso einsamen wie belesenen Jungen. Cathy's Clowns wurden sie genannt, weil wir uns nie herabließen, mit ihnen zu reden. Was ist aus deiner Kamarilla geworden? In alle Winde verstreut. Sie beschlossen doch nicht, auf den Richtigen zu warten. Außerdem brauchten sie mich nicht mehr. Und du? Mein Herz ging in den Untergrund und dann tauchte es wieder auf. Ich habe mit einer Menge Frauen geschlafen, wollte eine neue Gefolgschaft finden. Es klappte nicht. Ich ging mit Männern ins Bett, alles Duckmäuser. Und ich schrieb und schrieb und schrieb und schrieb. Es wurde veröffentlicht. Tja, dann kaufte ich einen Buchladen und da stehe ich jetzt. Ich mag dich, Kathleen. Ich mag dich auch. Und es gefällt mir hier. Es ist still hier. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Eine wahre, romantische Geschichte. Erzähl. Es war einmal ein stilles, belesenes Mädchen, das Gedichte schrieb. Es glaubte weder an Gott, noch an seine Eltern, noch an die anderen Mädchen, die ihm folgten. Es versuchte, an sich selbst zu glauben. Eine Zeit lang war das einfach. Dann verließen ihre Anhängerinnen sie. Sie war jetzt ganz allein. Irgendjemand liebte sie. Irgendein zärtlicher Mann, sandte ihr regelmäßig Blumen. Beim ersten Mal auch anonym ein Gedicht. Ein trauriges Gedicht. Vom zweiten Mal an nur Blumen. 18 Jahre lang. Und immer anonym. Sie bewahrte die Blumen auf, unter Glas gepresst. So lebte sie und lebte sie, schrieb und lauschte der Musik. Das alles könnte einen fast dazu bringen, an Gott zu glauben. Nicht wahr, Lloyd? Ich glaube, dein heimlicher Verehrer will dich besitzen, nicht inspirieren. Du weißt gar nicht, wie stark du bist. Komm, ich fahre dich nach Hause. Er ist in der Lage, sich zu ändern. Ich werde seine Musik sein. Mordlizenat Polizeimarke 1114 bei der Arbeit. Tasanio, der meine Geliebte bewacht, gerettet. Ich bin die Ermittlung. Gerettet. Einer meiner Vorgesetzten stellt mir auf, gerettet. Ein Killer, der seit 15 Jahren ungestraft mordet, könnte ja ihrer Karriere schaden und dem Ansehen des Departments. Gerettet. Kannst du Gedanken lesen, Sergeant? Nenn mich Lloyd. Nenn mich Lloyd. Polizeimarke 1114. Der Greifer vom Morddezernat. Ein Racheengel ohne Gesicht. Wenn du mir zu nahe kommst, fresse ich dich. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Peltz. Lloyd hat mir eine Menge von Ihnen erzählt. Wahrscheinlich nur Schauergeschichten. Hast du mir bei deiner Einladung irgendetwas verschwiegen, Dutch? Wieso? Ich habe bei dir zu Hause noch nie so viele hohe Tiere gesehen. Ich habe die Commander-Prüfung bestanden. Muss man da gratulieren? Komm, Deutsch, erzähl mir nichts. Gavin, ihr tuschelt draußen mit zwei Lieutenants von der IAD. Als ich vorbeikam, haben sie alle ausgiebig dein Teppichmuster studiert. Hier ist doch was faul. Ich dachte, wir reden später, wenn... Kathleen, bleibt hier. Wir reden jetzt. Also gut. Ich wollte es dir erst später erzählen. Wenn ich erst mal auf der Commander-Liste stehe, gibt's überhaupt kein Ende der Gefälligkeiten mehr, um die du mich bittest. Komm zur Sache, Dutch. Man hat mir die Leitung der IAD angeboten. Arthur Dutch Peltz, Chef der Internal Affairs Division? Du gehst zu unseren Schnüfflern? Gaffney steht auf der Captain-Liste. Er soll meine rechte Hand werden. Dann hast du ihn provoziert und ich musste meinen Arsch riskieren, um alles wieder auszubügeln. Aber jetzt haben sich die Dinge geändert. Die Presse hat unser Department im Visier. Der Chief will hart durchgreifen. Er duldet keine Polizisten mehr, die ständig ihre Partner wechseln, sich mit Nutten rumtreiben und nur hinter Weiberrücken her sind. Ich will nicht, dass dir was passiert, Lloyd. Deshalb habe ich Gaffney gesagt, dass du dich bei ihm entschuldigst. Bist du denn völlig durchgeknallt, Dutch? Außerdem hatte ich erwartet, du erscheinst hier mit deiner Frau und nicht mit einer deiner Freundinnen. Aber Janice hat mich doch verlassen. Sie hat sogar die Mädchen mitgenommen. Und bei diesem Schwanzlutscher entschuldige ich mich nie. Hörst du, Dutch? Nie! Brauchen Sie mich, Sir? Nein, Fred, danke. Alles okay. Und schließen Sie bitte die... Einen schönen Tag noch, Miss. Die Tür. Tja. Ich brauche 5 Leute, Dutch. Nur 5. Nur ein paar Tage. Ich muss eine Liste überprüfen lassen. Das ist der letzte Gefallen, um den ich dich bitte. Ich kann ihn allein nicht fassen. Nein, Leute. Bitte. Nein. Oh. Um Himmels Willen, Lloyd. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Du kannst nicht sprechen. Schreib es auf für Ma. Du wirst niemals darüber sprechen, Lloyd. Zu keinem Menschen. Versprich es mir, Lloyd. Versprich es. Gut. Ich kümmere mich darum. Bist du Gesellschaft? Er ist es, Geliebte. Was meinst du? Soll ich es tun? Ich sagte, willst du Gesellschaft? Ich soll es tun? Ich gehorche dir, Geliebte. Der stille Typ, was? Danke. Glotz ruhig weiter. Ich weiß, ich bin klasse. Ich hab eine Bude im Tropicana. Noch 5 Minuten und Larry, der Vogel, fliegt dich direkt in den Himmel. Macht 50. Im Voraus. Wie soll's sein? Griechisch. Wird dir gefallen, Pippi? Du bist nicht richtig gefickt worden, ehe du nicht von Larry, dem Vogel, gefickt worden bist. Du verwechselst was. Ich will dich ficken. Mann, du hast was falsch verstanden. Ich halt den Arsch nicht hin, ich besorg's dem Arsch. Ich reiß die Löcher seit der Highschool auf. Ich bin Larry, der Vogel. Und ich bin nicht Caseys Clown. Dreh dich um. Ich sagte ja, griechisch. Raub und Mord Dezernat, Officer Hartner, kann ich Ihnen helfen? Das können Sie, Officer. Ein netter Sergeant hat gestern unseren Pekinesen gerettet. Meine kleine Tochter möchte sich bei dem freundlichen Polizisten bedanken. Sie hat seinen Namen vergessen, kann sich aber an seine an seine Polizeimarke erinnern. 1114. Würden Sie dem netten Sergeant eine Nachricht übermitteln? Aber gerne, Sir. Wie lautet die Mitteilung? Der Krieg kann beginnen. Jawohl. Würden Sie das bitte noch einmal? Hopkins? Hier ist Captain Magruder, Sheriff's Büro West Hollywood. Sergeant, wir haben hier draußen 2 Morde an unterschiedlichen Stellen. Wir haben ein paar Fingerabdrücke und die stimmen mit denen vom Niemeyer-Mord überein. In 20 Minuten bin ich bei Ihnen. Wie gesagt, 2 Morde, beide letzte Nacht. Eine Frau, ein Mann. Beide Opfer mit einer 32er Automatik ins Jenseits befördert. Übereinstimmende Patronenhülsen an beiden Tatorten. Die Frau wurde zerstückelt, wahrscheinlich mit einer Säge. Ihre Arme und Beine wurden im Swimmingpool eines benachbarten Wohnhauses gefunden. Ihr Kopf, in Zeitungspapier eingewickelt, wurde auf die Motorhaube eines weißen Cadillac direkt vor ihrem Haus gelegt. Das 2. Opfer ist ein homosexueller Aufreißer. Arbeitete von einem Motel hier um die Ecke aus. Der Killer hat ihm seine 32er in den After gesteckt und ihn zum Matsch geschossen. Die Managerin des Motels hat direkt unter dem Zimmer ihr Büro. Sie hat keinen Ton gehört. Sie hat uns angerufen, als Blut durch die Decke in ihr Zimmer tropfte. Wo wurden die Fingerabdrücke gefunden? Im Motel, am Telefon auf dem Nachttisch. Und neben einer blutigen Schrift an der Wand. Kein Sexualdelikt? Kann man nicht mehr sagen. Das Rektum des Strichers war weggepustet. Wie heißt der Stricher? Lawrence Craigie, alias Larry der Vogel, alias Bird. Mitte 30, blond, muskulös. Klapperte die Straßen am Plummer Park ab. Lawrence Craigie. Zeuge im Selbstmordfall Castleberry im Tropicana. Alias Bird. Stricher von Deputy Haynes. Alles okay, Sergeant? Ja. Wie sieht's aus mit Vorstrafen? Sein Vorstrafenregister ist leer. Nichts. Außer unbezahlten Strafmandaten. Larry, der Vogel, war eine männliche Prostituierte. Und er hatte keine Vorstrafe? Was ist mit seiner Akte bei der Sitte? Wir lassen sie gerade suchen. Sie lassen sie gerade suchen. Gut, was anderes. Es ist das Tropicana Motel. Ja, woher wissen Sie das? Leiche abtransportiert, Zimmer versiegelt. Ja. Haben Sie Beamte dort postiert? Ja. Rufen Sie an, sagen Sie, ich komme. Sie halten das für schlimm? Da hätten Sie mal vor 3 Stunden da sein sollen. Das Hirn von dem Typen war über den ganzen Schrank verteilt. Der Coroner musste die Teile in eine Plastiktüte schaufeln. Was ist mit dem Papier an der Wand? Da ist was Geschriebenes drunter, mit Blut. Die Spurensicherung hat es abgedeckt, damit das Fernsehen und die Presse nichts mitkriegt. Ich bin nicht Kathys Clown. Ich bin nicht Kathys Clown. Ich bin nicht... Officer Parker? Kathleen? Ja, ist hier. Um Himmels Willen. Ein Gespräch für Sie. Hopkins? Hier ist Officer Nägler von der Spurensicherung. Ich versuche schon seit Stunden, Sie zu erreichen. Die Zentrale sagte mir... Worum geht's, Nägler? Sergeant, Sie passen. Die Zeige- und Mittelfingerabdrücke vom Fall Niemeyer sind identisch mit dem Zeige- und Mittelfinger auf dem Watanabe-Rekorder. Danke. Bin Bücher kaufen, legen Sie Pakete auf die Stufen. Sorry, Kathleen, ein neues Schloss ist wirklich kein Luxus. Am besten gleich ins Schlafzimmer. Klamotten. Vielleicht in der Kommode. Unterwäsche, Räucherkerzen, Marihuana. Die Truhe, die schwere Eichentruhe. Sorry, Kathleen. Janice hat einen guten Restaurateur zur Hand. Bilderrahmen gestapelt. Blütenblätter von roten Rosen. Gepresst auf Pergament. Mit einer Notiz. Von Kathleen. 13.12.68. Weiß er, dass ich mit Fritz Schluss gemacht habe? Hasst er mich wegen meiner kurzen Abenteuer? Oh Liebling, kannst du meine Gedanken lesen? Weißt du, wie ich deine Huldigung in meinem Tagebuch erwidere? 24.11.69. Ich bin nackt, während ich dies schreibe, weil ich weiß, dass du so die Blumen pflückst, die du mir schickst. 15.02.71. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es wäre die Liste. 16 Tote und 23 Bilderrahmen. 23. Liebling, bist du meinetwegen keusch geblieben? Datiert am 16.04.73. Jeanette Wilkie, Todestag 15.04.73. Hast du mich letzte Nacht am Fenster stehen sehen? Ich war nackt nur für dich. Datiert am 8.01.74. Mary Wardell, Todestag 6.01.74. Und so weiter. Der letzte Rahmen. Oh, meine große Liebe, ich möchte dich so gerne in mir spüren. 3.01.83. Julia Niemeyer ermordet am 2.01.83. Scheiße. Natürlich die Jahrbücher. Die Jahrbücher der Marshall High School. 1962, 1963, 1964. Lawrence Bird Craigie. Mitch Curtis. Dilbert Whitey Haynes, Laurel Jensen, Mary Kunz, Charlotte Rayleigh. Und jetzt die Liste. Der Computerausdruck von Artie. Das Kaninchen ist in seinem Bauch. Miller, Perkins, Redgrave, Smith, Will Plank, Theodore J. Marshall High School, Abschlussklasse 1964 und 1976. Käufer eines Watanabe. AFZ 999. Kraftfahrzeugzulassungsstelle von Kalifornien. Was kann ich für Sie tun? Ich bin Detective Sergeant Lloyd Hopkins vom Raub- und Morddezernat des Los Angeles Police Department, Polizeimarke 1114. Ich brauche dringend eine umfassende Auskunft über Theodore J. Verplank. Buchstabieren Sie bitte. Verplank. Rufen Sie mich bitte unter 213. 652-3189 an. Ich melde mich gleich. Danke. Schnappe ich ihn mir allein oder hole ich mir Verstärkung? Ach Quatsch, warum nicht den Dienstweg? Ausnahmsweise. Muss es nur lange genug klingeln lassen. Irgendein Arsch wird schon an meinen Apparat. Hier spricht Lieutenant Whelan von der IAD. Sergeant Hopkins. Diese Mitteilung wurde aufgenommen, um Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass Sie wegen eines schwebenden IAD-Untersuchungsverfahrens vom Dienst suspendiert sind. Rufen Sie uns an und ein Beamter der IAD wird mit Ihnen einen ersten Verhörtermin abmachen. Sie können sich einen Anwalt nehmen und Sie werden bis zum Abschluss der Ermittlungen Ihr volles Gehalt... Sie wollen mir nicht glauben, also stopfen Sie mir das... Ja? Sergeant Hopkins? Am Apparat. Hören Sie, Theodore J. Verplank. Geboren am 21.04.1946 in Los Angeles. Keine Eintragung im Verkehrszentralregister. Zwei Fahrzeuge. Ein 1978er Dodge Fiesta Kombi. Kennzeichen POET. Außerdem ein 1980er Datsun 280Z. Kennzeichen DLX 191. Gleiche Wohn- wie Geschäftsanschrift. Teddy Silver Lake Camera. 1893 North Alvarado. Los Angeles 90048. Telefon 213 663 2819. Danke. Hallo, hier spricht Teddy Verplank. Danke, dass Sie Teddy Silver Lake Camera angerufen haben. Ich bin im Augenblick nicht zu Hause, aber wenn Sie mit mir über Fotozubehör, Bildentwicklung oder über meine erstklassigen Porträtaufnahmen und schnuckeligen Gruppenbilder reden wollen, hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Danke. Lloyd, gut, dass du da bist. Bei mir ist eingebrochen worden. Es ist alles durchwühlt. Ich weiß. Meine Jahrbücher. Lass es, Kathy, lass es. Sie werden dich umbringen, merkst du das nicht? Warst du das? Bist du hier eingebrochen? Hast du meinen Schatz zerstört? Kathy. Du Tier, du gemeines Tier. Ich will mit dir schlafen. Geht es dir gut? Ja, es geht mir gut, Leute. Weil ich jetzt nach all den Jahren endlich weiß, dass du es warst. 18 Jahre. Und jetzt weiß ich es. Ich bin nicht dein heimlicher Verehrer, Kathleen. Aber ich weiß, wer es ist. Es ist der Killer. Er tötet aus Liebe zu dir. Er wird verrückt. Er dreht durch. Er hat sein Geheimnis preisgegeben, nach all den Jahren. Und jetzt dreht er durch. Er tötet aus einer Art verqueren Liebe zu dir. Ich will ihn retten. Alles aus ihm herausholen. Wie eine Mutter aus einem verstörten Kind. Mehr als 20 Frauen hat er getötet. Yin und Yang. Hell und dunkel. Wahrheit und Illusion. Was ist mit dir geschehen? Warum fürchtest du dich so vor Musik? Kathleen, bitte. Ich muss es wissen. Jetzt. Kathleen. Erzähl es mir. Bitte. Tom, mein Bruder, war damals 14. Er hatte auf der ganzen Welt keinen einzigen Freund. Ich musste immer mit ihm spielen. Ich war 8. Er war größer, also musste ich mitmachen. Teddy war Elektriker. Er war besessen vom Fernsehen. Es war damals neu. Er hatte hinter dem Haus seine Werkstatt, Radio- und Fernsehgeräte bis unters Dach. Hat sie repariert. Er hat nie ferngesehen, er hat nur repariert. Tom dagegen hat das Fernsehen geliebt. Aber er war nicht gern allein. Also musste ich in der Werkstatt sitzen und stundenlang mit ihm fernsehen. Ich habe es gehasst. Manchmal habe ich versucht, wegzulaufen. Tom hat mich dann gefesselt und gezwungen, zuzusehen. Erzähl weiter. Ich war mit einem Obdachlosen befreundet, Dave, einem Penner. Dave lebte in einem Zelt auf einem verwilderten Grundstück beim Kraftwerk. Er hatte ein Fronttrauma aus dem Ersten Weltkrieg. Sie hielten ihn alle für verrückt, aber er war es nicht. Ich mochte ihn. Er hat mich oft in seinem Zelt lesen lassen, wenn ich weggelaufen bin. Meine Eltern wollten über Weihnachten zum Lake Arrowhead. Ich hatte Streit mit Tom. Er wollte, dass ich die Stunden vor der Abfahrt noch mit ihm fernsehe. Ich wollte nicht. Er hat mich geschlagen und in der Werkstatt an einen Stuhl gefesselt. Dann hat er mir den Mund zugeklebt. Dann hat er Mama und Dad erzählt, ich sei weggelaufen. Sie wurden wütend und sind ohne mich los. 2 Tage saß ich auf dem Stuhl. Vor Schmerz völlig verkrampft. Dann hörte ich, wie jemand die Tür der Werkstatt aufbrach. Es war Dave. Doch er hat mich nicht losgebunden. Er hat jedes Radio und jeden Fernseher eingeschaltet. Dann hat er ein Messer an meine Kehle gehalten und ich musste ihn anfassen und in den Mund nehmen. Stromkabel zusammengeschlossen und sie mir in den Hintern gesteckt. Dann hat er mich vergewaltigt. 2 Tage ging das so. Und die Radios und Fernseher wurden lauter und lauter. Dann kamen sie zurück. Mama hat mich gefunden. Sie hat mich ganz festgehalten und gefragt, was passiert ist. Aber ich konnte nicht sprechen. Ich hatte so lange nach innen geschrien, dass meine Stimmbänder gerissen waren. Mama hat gesagt, ich soll es aufschreiben. Und dann hat sie gesagt, sprich nie darüber, mit keinem. Ich werde mich darum kümmern. Dann ist der Arzt gekommen. Er hat mir ein Beruhigungsmittel gegeben. 1 Stunde später ist mal los. Ich bin hiernach in sicherer Entfernung den ganzen Weg bis zum Kraftwerk. Sie ist zu seinem Zelt, hat eine Pistole aus ihrer Handtasche genommen und Dave 6-mal in den Kopf geschossen. Ich bin zu ihr gelaufen. Sie hat mich in den Arm genommen und nach Hause gebracht, in ihr Bett. Sie hat mir die Brust gegeben und mich getröstet mit Geschichten. Jeden Tag hat sie mir Geschichten erzählt, bis ich meine Stimme wieder hatte. Mama wurde nie verdächtigt. Und niemand wird mich verdächtigen, wenn ich diese Welt von Theodore Verplank befreie. Theodore Verplank? Ich kenne einen Theodore Verplank aus der Schule. Ein schwächlicher, lebensuntüchtiger Junge, aber nett. Er ist ein heimlicher Verehrer. Er war einer von Kathys Clowns. Er hat über 20 Frauen getötet. Du bist verrückt, Lloyd. Ich muss los. Ich komme erst wieder, wenn ich das Tier gefangen habe. Ich brauche eine Telefonnummer in Silver Lake. Theodore Verplank in Silver Lake. Ja, hab ich. Danke. Teddy Silver Lake Camera, kann ich Ihnen helfen? Ja. Ist dort Theodore Verplank? Ja. Ach, Gott sei Dank. Weißt du, du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr an mich erinnern. Ich bin Kathleen McCarthy. Ich erinnere mich gut an dich. Gut. Du wirst mir vielleicht nicht glauben, aber da ist ein verrückter Polizist unterwegs. Er sucht dich. Wie heißt er? Lloyd Hopkins. Er ist ungefähr 40, groß und kräftig. Er fährt einen braunen Wagen. Er will dir was antun. Das weiß ich, Kathleen. Aber ich werde es nicht zulassen. Niemand kann mir etwas antun. Trotzdem, vielen Dank, Kathleen. Ich erinnere mich gern an dich. Wiederhören. Wiederhören. Und außerdem waren heute Morgen 2 Typen von der IAD da. Du hast Ärger, Lloyd. Deswegen komme ich ja nicht hoch. Ich bin in der Telefonzelle neben der Pizzeria. Ich brauche einen Recorder, den ich am Körper tragen kann, samt Ansteckmikro. Außerdem 6 leere Patronen, Kaliber .38. Wozu? Frag nicht, Artie, bring's mir einfach runter. Sofort? Lass dir Zeit, ich wohne hier. Hallo, Sergeant. Ich muss mit Ihnen reden, Whitey. Jetzt? Ja, jetzt. Ja, okay, kommen Sie rein. Worum geht's denn? Ich möchte mich mit Ihnen über die guten alten Zeiten in Silver Lake. Ah, was haben wir denn da? Das geht Sie nichts an. Hübsch sitzen bleiben, Whitey. Ich wusste gar nicht, dass Sie bei der Sitte arbeiten. Sogar zu Hause. Das wird Captain McGruder aber freuen, dass die Akte Crady wieder da ist. Mann, ich hab mit seinem Tod gar nichts zu tun. Das war bestimmt ein verrückter Schwuler. Aber Sie haben seine Akte manipuliert. Ein County Deputy aus L.A., der mit Drogen handelt und sich von sämtlichen Schwulen auf dem Knabenstrich seine Prozente in den Hintern schieben lässt. Wenn McGruders Leute Sie mit Craig in Verbindung bringen, können Sie sich einen neuen Job suchen. Ich bin völlig sauber. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Schau mich an, Haynes. Schau mir in die Augen. Heute Abend begleichst du deine Schulden. Fick dich selbst. Wie du meinst. 5 der 6 Patronen nehme ich raus. Das ist fair. Erste Frage. Teddy Verplank. Ein Typ von der Highschool. Reicht nicht, Whitey. Verplank ist ein Killer. Er hat deinen Kumpel Craigie umgebracht und weiß Gott, wie viele Frauen. Er hat seit geraumer Zeit deine Wohnung verwanzt. Er ist von euch beiden besessen. Und jetzt wirst du mir erzählen, warum. Ich weiß nichts. Gar nichts. Du hast 5 Chancen. Dazu hast du nicht den Mumm. Noch 4. Kleine Hilfestellung. Verplank war verliebt in Kathleen McCarthy, einer von Cathys Clowns. Sagt dir der 10. Juni 64 was? Nein. Noch 3. Was habt ihr ihm getan? Nein. Warum habt ihr ihn vergewaltigt? Noch 2. Jedes Mal, wenn er dich ansah, dann wusstest du, er hält dich für den letzten Arsch. Er hat dieses scheiß Lyrikblatt gedruckt. Und es in jeden Spind gestopft. Er hat sich über Bert und mich lustig gemacht. Und niemand wollte das Schwein aufmischen. Wir haben lange gewartet. Beim Abschluss 64 war es soweit. Meine Schwester hat eine Nachricht von der McCarthy gefälscht. Sie würde auf ihn warten, nach Schulschluss. Im Flur, unterm Glockenturm. Wir wollten ihm eigentlich nur den Arsch versohlen. Aber selbst als er fertig war, hat er noch mehr Mumm gehabt als wir. Deshalb habe ich es gemacht. Birdie hat wie immer nur mitgemacht. Was jetzt? Du hast kein Recht, Polizist zu sein. Scheiße. Ein verwanzter Bulle. Morgen liegt das Band auf McGruders Tisch. Machst du mit Verplänk? Ich werde ihn erlösen. Oder töten. Nur zu? Nur zu? Dir bleibt immer noch eine Chance. Es dauert nur eine Sekunde. Ich weiß. Du wirst nichts spüren. Ich weiß. Die Patronen in deiner Kanone waren doch leer. Oder? Klar. Mach's gut. Gut so, Mann. Komm schon, Leute. Es muss sich doch irgendein Hinweis in deinem Scheißbüro finden lassen. Wie soll ich dir denn sonst helfen, du Stu? Meine Liste. 18 Elektronik- und High-End-Läden und die Adressen von 31 Kunden. Lloyd hat doch auf der Party von einer Liste. Hier ist Pearls. Ich brauche 3 Officer in einer halben Stunde in meinem Büro. Du bist untergetaucht, Lloyd. Du stehst unter Druck. Was tust du, wenn du unter Druck? Ich Idiot. Immer wenn Leute unter Druck gerät, braucht er eine Frau. Wo war nochmal dieser Weiberbuchladen? Eber und Jagdhund auf Erden, uraltem Brauchtum fröhend, doch sind sie inmitten der Sterne versöhnt. Pass auf dich auf, Lloyd, versprich es mir. Versprochen, Joan. Und ruf mich sofort an, wenn du diesen Hurensohn geschnappt hast. Du wirst bald sterben, Lloyd Hopkins. Aber bevor du stirbst, wirst du noch bereuen, deiner Mätresse diesen letzten Besuch abgestattet zu haben. Ich wusste doch, Sarge, dass du... Handtasche, Führerschein, Geld? Was geht hier vor? Lloyd! Du wirst doch nicht... Los Angeles Police Department. Partner, hier Perls. Ich möchte, dass Sie eine Fahndung an alle Dienststellen herausgeben. Kathleen Margaret McCarthy. Weiß, 1,80 Meter. Geburtsdatum 21.11.1946. Fahrzeug ein beiger Volvo 1200. Baujahr 1977. Kennzeichen LOM 957. Nur festhalten. Keine Gewalt. Die Frau ist nicht verdächtig. Sie soll sofort in mein Büro gebracht werden. Ist das nicht ein wenig ungewöhnlich, Captain? Sie führen diesen Auftrag auf der Stelle aus, Officer. Haben Sie mich verstanden? Ich habe verstanden, Sir. Noch ein. Der Schlechter von Hollywood innerhalb von 20 Stunden sein drittes Opfer gefordert. Die Polizei bereitet sich auf die größte Menschenjagd in der Geschichte von Los Angeles vor. Vor wenigen Stunden wurde die Leiche der 42-jährigen Sängerin und Schauspielerin Joan Pratt in ihrem Haus in den Hollywood Hills entdeckt. Das Telefon bitte. Lieutenant Walter Perkins vom Los Angeles Police Department und Bruce McGruder, leitender Sheriff von West Hollywood, werden in Kürze im Parker Center... Teddy Silverlake, Camera, kann ich Ihnen helfen? Lloyd Hopkins, bist du bereit zu sterben, Teddy? Sorry. Ich habe noch einiges vor. Keine Unschuldige mehr, Teddy. All die Jahre hast du nur auf mich gewartet. Ich bin bereit, aber keine Unschuldigen mehr. Manu? Okay, wann und wo? Kennst du Silver Lake? Das Kraftwerk? Ja. Um Mitternacht. Ich bin da. Ich bin nicht blind oder taub. Ich bin nur würdig, berein, dich zu lieben. Auf Flügeln des Fluches dir Leben anzubieten. Ich bin tot. Sie trugen und quälten dich, gefangen in Wut. Ich und er? Tötete die Brut, du aber betrugst mich. Mit Nummer 1114. Vor zwei nur und eineinhalb Meter. Um mir. Doch heute Nacht kommst du zur Wahl. Ich bin tot. In mir wird seine Liebe. Aber Liebe. Ich kann denken. Ich lebe noch. Und Lloyd hatte recht. Teddy von der High School wird mich töten. Meine Augen sind weit aufgerissen. Sie brennen und ich kann meine Lider nicht bewegen und mein Mund ist zugeklebt, aber ich lebe noch. 10:30. Wir müssen bald los. Ich werde sterben. Du warst so schön, als deine Augen nach innen gekehrt waren. Perls? Captain, wir haben den Wagen von Miss McCarthy gefunden. Er parkt an der North Alvarado 1893. Danke. Alvarado 1893, da habe ich doch. North Alvarado 1893. Theodore Verplank. Ich Idiot. Wie konnte ich an Lloyd nur zweifeln? 23:44 Uhr. Noch eine gute Viertelstunde. Zeit genug, eine bessere Deckung zu finden. Vielleicht die Baumgruppe. Hawkins. Ich habe Kathleen McCarthy. Sie muss sich jetzt entscheiden. Fauler Zauber. Blöder Taschenspielertrick. Gut. Du glaubst mir nicht. Da muss ich eben dafür sorgen, dass du mir glaubst. Hör auf, Teddy! Hör damit auf! Dann komm raus! Und wirf die Waffe weg! Das Kaninchen sitzt in seinem Bau. Das Kaninchen sitzt in seinem Bau. Du darfst wählen, Hopkins. Axt. Oder Baseballschläger. Er darf niemals erfahren, wer das Blut für ihn gespendet hat. Zum Glück hatten beide null positiv. Wie sieht's aus, Doc? Schwer zu sagen. Er hat viel Blut verloren. Aber ich glaube, er kommt durch. Was ist mit bleibenden Schäden? Eher nein. Aber es wird eine Weile dauern, bis er wieder laufen kann. In ein paar Wochen wissen wir mehr. Gut. Wie geht es ihr? Sie steht noch unter Schock. Der Killer hatte ihr die Lider an den Augenbrauen festgenäht. Was haben Sie eigentlich mit seiner Leiche vor? Das geht Sie an den Dreck an, Doc. Ich erinnere Sie an unsere Abmachung. Kein Wort über all das hier. Und mein Verfahren? Ich spreche mit dem Staatsanwalt. Wie haben Sie uns... Schone dich. Wir haben deinen Volvo vor seiner Tür gefunden. Wir sind rein. Seine Verse an der Wand haben mich zum Wasserturm geführt. Und was ist mit Teddy? Er hat nie existiert. Willkommen daheim, Lloyd. Was soll das, Artie? Scheiß dir nicht ins Hemd. Jeder im Department weiß, dass du den Fall gelöst hast. Dutch soll es dem Chief selbst gesteckt haben. Und dafür hat er dir die Typen von der IAD vom Arsch gehalten. Der Fall wurde von einer Frau gelöst, Artie. Einer linken Lyrikerin, die Cops verabscheut. Apropos Frau. Die Rose und der Brief auf deinem Tisch kamen gestern. Mach's gut. Liebster Lloyd, langgezogene Abschiedsszenen sind schrecklich. Also fasse ich mich kurz. Ich muss fort. Ich muss gehen, weil du mir mein Leben wiedergegeben hast. Und ich jetzt sehen muss, was ich damit anfange. Ich liebe dich und brauche deinen Schutz, so wie du meinen brauchst. Aber der Mörtel, der uns verbindet, ist aus Blut. Und wenn wir zusammenbleiben, wird er von uns Besitz ergreifen. Die Rose ist für Teddy. Wenn wir ihn in Erinnerung behalten, wird er niemals in der Lage sein, uns etwas anzutun. Blut auf dem Mond. Nach dem Kriminalroman von James Ellroy. Aus dem Amerikanischen von Martin Diekmann. Zweiter Teil. Es sprachen Lloyd Hopkins, Christian Redl, Teddybär Plank, Jens Wawritschek, Arthur Dutch Peltz, Peter Dirschauer, Kathleen McCarthy, Imogen Kogge und viele andere. Ton Daniel Sänger, Schnitt Waltraud Gruber, Regieassistenz Holger Heddendorp, Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Südwestrundfunk 2000. Dramaturgie Klaus Schmitz.